Abschnitt 36 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erste und letzte Ausfahrt der Flotte, Teil 1. Aus ist's mit dem Leben an der Boje, aus mit dem Hafenleben. Addio, ihr Polesanerinnen. An Bord wimmeln weit über 1000 Matrosen. Sie haben Schwimmwesten, Klammer auf, unaufgeblasen, Klammer zu, um den Leib geschnallt, arbeiten bei den Signalen, Geschützen, Kesseln und Maschinen. Der eine oder der andere schreibt noch Feldpostkarten. Boote stoßen ab mit Dienststücken, Akten, Post und auch mit Privatgepäck, um das es schade wäre, wenn der Dampfer unterginge. Wäsche ist teuer und Paradeblusen sind heute nicht zu bezahlen. Ein Freund vom Hulk oder das Hafenadmiralat nehmen die Habe in Verwahrung, bis zu dem Tage, da man zurückkommt, oder bis zu dem Tage, da man sie den Hinterbliebenen in die Heimat schicken kann, je nachdem. Die beiden Rauchfänge stoßen Qualm aus und die Brise fegt die Schwaden inklusive Rußkörnern über Deck. Den Offizieren und der Mannschaft tut das nichts, aber die Seefähnriche reiben sich die schwarzen Punkte aus den Milchgesichtern und schnellen die Heizerflöhe von den dottergelben oder weißen Blusen. Schon ist See klar gemacht, das Fallreb gehisst, die Boote eingesetzt, die Backspieren eingelegt, die Maschinenprobe beendigt, der Steckkontakt aus der Telefonboje genommen, das Telefonkabel eingerollt, die Kette ausgeschäkelt. Nur noch an einer Pferdeleine, die durch den Bojring geht und deren beide Enden an Bord sind, hängt der Riese. Der Hornist bläst Ankerstationen, alle Mann auf die ihnen bestimmten Plätze. »Los von der Boje!« Der Doppelpart wird losgeworfen. Boje 31, die uns lange genug Festland und Heimat war, schaukelt frei. Noch einmal schmiegt sie sich fest an den Schiffskörper, als wollte sie mit mütterlichem Kuss Abschied nehmen. Wir schreiben den 8. Juli 1918, es ist 5 Uhr PM. Von der Signalleine wird der Y-Top eingeholt, am Achterdeck des Viribus Unitis, auf dem man einst den ersten Toten des Weltkrieges aus Sarajevo brachte, an der Stelle, wo unter dem Sonnensegel das Zelt des erschossenen Franz Ferdinand und seiner erschossenen Frau stand, ist das Postenquantum angetreten. Der Trompeter auf dem Zrini schmettert, habt acht, und unserer erwidert, links habt acht, drüben salutieren die Offiziere, hüben wir. Einer unserer Seekadetten winkt einem vom Zrini zu. Gestern Abend waren sie mit zwei Signorinen in der Taubengrotte, es war sehr schön. Der eine fährt heute ins Gebiet der Tauchboote, Seeminen und Schiffsgeschütze, der andere bleibt zu Haus. Addio, ihr Polesanerinnen. Die Mannschaft stramm, Hand an der Hosennaht, dann wieder ruht. Kaum 2-3 Minuten, schon bläst der nächste Kreuzer den Salut, hierauf der nächste und wieder der nächste. Überall stehen die Nachbarn vor den Türen und grüßen uns Auswanderer ins Ungewisse. Es ist die erste Ausfahrt der Dreadnought-Flotte. Wir passieren die Barrikadensperre, die Mitrieusenbatterie, zur Tauchbootabwehr dienend, wird bemannt. Der Wellenbrecher bleibt hinter uns, wir sind auf offener See. Die Heimat ist weit, um Jahre entfernter, um ein Menschenleben entfernter vielleicht als eine Viertelstunde vorher. Leb wohl Mutter, leb wohl Frau, lebt wohl Kinder, Niemand denkt mehr an Polesanerinnen und Taubengrotte. Wir haben den Hafen verlassen. Der Flottenkommandant, Konteradmiral von Horthy, geht auf die Signalbrücke. Nicht ohne vorher den Journalisten, der an Bord ist, zur Begleitung aufgefordert zu haben. Das wird Sie sicher interessieren. Sie können da einen Vergleich machen zwischen der Kommandobrücke einst und jetzt, zwischen Tegetow und mir. Gesichert marschieren wir durch die See. Ein Torpedozerstörer fährt uns voran, je drei Torpedoboote sichern die Flanken. Wir, das Admiralschiff, bilden die Tät. Im Kielwasser folgt uns der Prinz Eugen auf 400 Schritt. Die beiden anderen Dreadnoughts, Shent Eastwan und Tegetow, kommen im zweiten Stapel nach. Innerhalb der Schutznetzbarrikaden der Reede von Fasana gehen wir um 6 Uhr abends vor Boje. Meldung: Bei Bank Periculosa feindliches Tauchboot gesichtet. Minensucher nehmen die Verfolgung auf. Um 10 Uhr nachts laufen wir wieder aus. Kurs Süd, 15 Meilen die Stunde. Auf Höhe von Veruda, zweites Radiogramm. Feindliches U-Boot in Fühlung mit Kreuzungsdampfer Arsa. Mittels Megafon wird eines der Begleitschiffe, Torpedoboot 75, auf Preidistanz gerufen. Den 5 Sicherungsfahrzeugen das Telegramm weitergeleitet, mit der Weisung, bei Begegnung mit Arsa von dieser keine Erkennungszeichen abzuverlangen. In den Räumen der Operationskanzlei sitzt der Flaggenstab. Konteradmiral Horthy hat die Kommandobrücke schon verlassen. Um 5:45 Uhr morgens werfen wir Anker in der Bocce di Tajer, südliche Ausbuchtung der Insel Grosso, südlich von Zara, verbringen dort den Sonntag. Von der Signalstation Saale aus werden Chiffrentelegramme an Bord gegeben. Mittags wird das Badesegel ausgebracht. Matrosen springen von der Nock des Backspiers oder von der Plattform kopfüber ins Meer. Oder kraxeln die Jakobsleitern und Hanger hinunter. Im Nu sieht das Wasser wie ein übervölkerter Exerzierplatz aus. Jeder schwimmt anders, jeder kann andere Künste, jeder ist anders tätowiert. Jeder, je nach der Form seines Trikots, anders abgebrannt. Verschiedenartig sind die Schwimmhosen. Der eine hat einen Fußlappen umgebunden, der andere abgeschnittene Unterhosen. Dem dritten tat es leid, diese zu zerschneiden oder auch nur die Bandeln abzutrennen. Übrigens scheint es, als ob alle lange weiße Hosen anhätten, denn da sie stets mit nacktem Oberkörper in der Sonne arbeiten, sind sie bis zur Taille kastanienbraun, unten aber weiß wie Großstädter. Im Badesegel spielt sich eine tolle Wasserpantomime ab. Nachts hocken die Leute beisammen, singen oder spielen Karten. Manche lesen Bücher aus der Schiffsbibliothek. Von der Kommandobrücke aufs Deck schauend, kann man sich die Landkarte Österreich-Ungarns imaginieren, denn die Matrosen sitzen sozusagen in Ländergruppen beieinander. Als die Marine noch eine reine Schifffahrtsangelegenheit war, als man Schwimmer, Segler, Steuerleute brauchte, bildeten Istrien und Dalmatien gewissermaßen den Ergänzungsbezirk der Flotte. Sogar das Heizerpersonal setzte sich aus italienischen Istrianern und kroatischen Dalmatinern von den Handelsschiffen zusammen, und es ist noch nicht lange her, dass die offizielle Marinesprache Österreich-Ungarns Italienisch war. Aber seither ist der Dienst immer mehr und mehr zu einer technischen Angelegenheit geworden, und die Massen von Monteuren, Elektrotechnikern, Maschinenmeistern, Installateuren, Gießern, Metalldrehern und anderen Spezialarbeitern musste man aus allen Binnenländern holen. Deutsch wurde nun Vermittlungs-, Verständigungs- und Kommandosprache. Und nur der alte Steuermeister redet noch im Kauderwelsch von Anno Dallerup. Ein Sammelsurium von Triestiner Dialekt, dalmatinischem Fischeridiom, slowenischen Brocken und deutschen Fachausdrücken. Sonntäglich ist es im Innern des Panzerschiffs das auf dem Kriegspfad. Sogar die Gefechtstürme sind menschenleer. Aber hier hat eine ingeniöse Technik so gigantische Instrumente des Massenmordes geschaffen, dass man, wenn auch jetzt alles unbelebt ist, erschüttert und an der Zeit verzweifelnd die grässlichen Wunder sieht. Aufs Flaggentuch des Dreadnought gehört das Wort von der Notwendigkeit der Schifffahrt und der Unnotwendigkeit des Lebens. Die Bremer Kaufleute, die den Spruch lateinisch auf ihres Zunfthauses Giebel schrieben, verstanden ihn anders. Doch für den Dreadnought, den tausendmal fürchterlicheren Klaus Störtebeker von heute, der durch Panzer und Gesetz geschützt den Schrecken der Meere bildet, gelten die Worte erbarmungslos zeitgemäß. Denn er belebt sich, wenn er fährt, also ist ihm die Schifffahrt notwendig, und er tötet das Leben der anderen, denn es ist ihm überflüssig. Wie gut gewappnet gegen den eigenen Tod und für den der anderen. Vier glatte Rundtürme ragen grau von der schwimmenden Feste. Nicht einmal besonders hoch. Vom Krähennest schaut man frei über sie hinweg. Selbst die Kamine sind höher. Aber man kann ernsthaft sagen, dass diese Türme im Innern höher sind als außen. Gehen sie doch tief in den Rumpf des Schiffes, 7 Stockwerke. Ganz unten, schon nahe am Schiffsboden, steht der Pivot, auf dem der drehbare Bau zentriert ist. Darüber das Geschoss der Geschosse, von der nächsthöheren Kammer werden die Patronen emporgewunden, es folgen Nebenaufzugsraum, Hauptaufzugsraum und Umladestation. Und aus den Mansardenfenstern des Giebels lugen 3 Zyklopen über Land und Meer, 30,5 Zentimeter Geschütze. Die Kanonenrohre, 14 Meter lang, jedes 53.000 Kilogramm schwer, starren parallel aus der Panzerung und sehen einander ähnlich wie Drillinge. Von der Kommandobrücke lassen sie sich einzeln und gemeinsam lenken, dort wird gezielt. Distanz und Seitenverschiebung hierher telegrafiert, auf einer Tafel tauchen die Ziffern auf und der Geschützvormeister hat bloß mechanisch zu visieren und elektrisch abzudrücken. 26 Sekunden braucht es von Schuss zu Schuss. Aus jedem Turm können in der Minute 6 Geschosse abgefeuert werden, jedes von 450 Kilo Gewicht. Binnen einer Minute vermag man das 6-stöckige Gebäude um 270 Grad zu drehen. Bei kleinster Geschwindigkeit rotiert es ebenso lange um seine Achse wie die Erde um die ihre. 24 Stunden. Nicht nur von oben speit der Panzerpirat Verderben, Seitengewehre stecken in seinem Gürtel, ein Dutzend 15-Zentimeter Kanonen, 6 Reduiten Steuerbord, 6 Backbord. Auf Deck ist leichte Artillerie aufgefahren, Schnellfeuer, Landungs- und Ballongeschütze, alle 7 Zentimeter kalibrig, Klammer auf L-50 Skoda, Klammer zu, und Maschinengewehre. Aus den 14 Munitionskammern führen in jeden Turm 5 Munitionsfahrstühle. In den Lancierraum geht es treppab. Die Torpedos, braune Riesenzigarren, sind auf Ständern ausgebreitet. Eine steckt sogar schon in der zugehörigen Zigarrenspitze, die marinetechnisch Lancierrohr heißt. 6,25 Meter lang und 53 Zentimeter breit ist jede und ein gar schweres Kraut. 600 Kilogramm. 90 Kilogramm Schießbaumwolle sind unter dem stählernen Deckblatt. Hermetisch abgeschlossen, wie ein Caisson 3 Meter unter Wasser eben sein muss, wird hier weder gezielt noch abgedrückt. Hoch oben und fern steht der Offizier auf dem Kommandoturm, elektrisch lenkt er das Rohr und elektrisch feuert er. Vorher wurde hier unten der Mündungsdeckel, die Schleuse, abgenommen. Die See drang ins Lancierrohr und der Torpedo im Rohr ist vom Wasser umgeben. Auf einen Knopfdruck strömt komprimierte Luft ein und stößt das Geschoss ins Meer. Die Innenröhre des Lancierapparates geht als Schutzhülle mit hinaus, um es vor einer Ablenkung durch den Wasserdruck der Schiffsseiten zu bewahren. Erst wenn das Torpedo bis zum Schwanzstück, dem Steuerkreuz, außerhalb der Bordwand ist, kann es sich, ein selbstständiges Schiff, ein U-Boot ohne Bemannung, mit eigener Steuerkraft und eigener Maschine 3 Meter unter dem Meeresspiegel in einer Geschwindigkeit von 34 Meilen gegen das oft 6000 Meter entfernte Ziel bewegen. Trifft es das feindliche Schiff, Klammer auf, unterhalb der Panzerung, Klammer zu, schnappt die Greifnase auf den Zünder, wodurch die Sprengladung explodiert. Die Innenröhre ist aber, nachdem sie das Torpedo vor die Tür begleitet hat, wieder heimgekehrt. Das Haustor schließt sich und der nächste braune Gast fährt elektrisch vor. 4 Lancierer haben wir mit, je einen auf den Breitseiten, einen am Bug und einen am Heck. In jeden Torpedoraum führen Kupferrohre von den Luftkompressoren. Torpedos und Lancierreservoirs, Klammer auf, 150 Atmosphären, Klammer zu füllen. Zum und vom Kommandoturm, von einem Lancierraum zum anderen, zu den Pumpen und Hilfsmaschinen und in die Artilleriewerkstätte sind Sprachrohre und lautsprechende Telefone geleitet. Er kann Schrecken genug verbreiten, der Dreadnought, kann 100-fachen Tod bringen und mit allen seinen Mannen selbst 100-fachen Tod erleiden. Aber das ficht ihn nicht an und seine Gegner nicht. Navigare necesse est, vivere non necesse est. Abends um 9 Uhr liefen wir von Taja aus. Um 7:30 Uhr morgens ankern wir bei Slano im Kanal von Kalomotta, etwas nördlich von Ragusa. Im Mittelpunkt eines beinahe kreisrunden Teiches liegen wir. Auf dem Ufer ringsum Gestrüpp, Blöcke, Pinien, Olivenbäume, ein Kirchlein mit Kegelturm, Steinhäuschen ohne Mörtelverputz, so dass sich vom Grau des felsigen Hintergrundes nur die Ziegelröte der Dächer abhebt und auch sie nur verschwommen, denn der Rauch der Flotte fährt wie ein Wischer über das hellgrün-hellgraue Bild. Die Torpedobootzerstörer Tatra, Balaton, Orion und Uzhok, die Torpedoboote 82, 86, 89, 91 und 95 sind allei verteut, um Kohle von uns zu nehmen. Sie haben Doppellancierer, deren Torpedos zum Unterschied von den Unterwasserapparaten nicht mit Pressluft, sondern mit Pulverladung abgefeuert werden. Offiziere kommen an Bord und erhalten Dispositionen. Heute Nacht soll's losgehen. Das weiß jeder. Operationstische und Tragbahren werden hergerichtet, Instrumente und Verbandzeug verteilt, Munition, Stahlhelme und Gasmasken bereitgestellt, Rettungsboote, Rettungsflöße, Rettungsgürtel und Rettungswesten geklart, Weisungen ausgegeben. Alle sind erregt, aber anders ist es als vor einem Sturm bei der Infanterie. Auf den Schiffen ist der Fatalismus größer, die Lüge vom Heldentum auffälliger. Der Einzelne kann gar nichts machen. Es gibt keine Flucht, es gibt überhaupt keinen Einzelnen, es gibt nur einen Schiffskörper, Viribus unitis. Die Mannschaft schlägt wieder, Klammer auf, zum Baden ist es zu kalt, Klammer zu, die Spielkarten aufs Deck. Offiziere inspizieren und visitieren und nur die kleinen Seekadetten bitten Gott und Italien um feindliche Gegenwirkung. Sonst kriegten sie ja das Truppenkreuz nicht. Ende von Abschnitt 36. Gelesen von Klaus Missfeld.